Lassen Sie mich Ihnen ein unglaubliches Video zeigen. Es ist beinahe 4 Minuten lang, aber wirklich jede Minute davon ist staunenswert. Es geht um eine Frau, die Angela Merkel fragt, ob sie Deutschland nicht einer Gefahr aussetzt. In a nutshell, aren't you putting our country at risk? Here, take a look. Sie haben vorhin auch die Verantwortung von dieser ganzen Geschichte mit den Flüchtlingen angesprochen. Eine der Verantwortungen ist es ja aber auch, uns hier in Europa zu schützen. Und vor allem mit Flüchtlingen aus Syrien und aus diesen Ländern kommen ja noch mehr Leute mit einem islamischen Hintergrund zu uns. Und ich glaube, was der Herr vorhin angesprochen hat, beinhaltet ja auch eine große Angst hier in Europa zu dieser Islamisierung, die immer mehr stattfindet. Wie wollen Sie Europa in dieser Hinsicht und unsere Kultur schützen? Ich glaube erst einmal, dass der Islamismus und der islamistische Terror leider Erscheinungen sind, die wir ganz stark natürlich in Syrien haben, in Libyen haben, im Norden des Irak haben, aber zu denen leider die Europäische Union eine Vielzahl von Kämpfern beigetragen hat. Und wir können nicht sagen, das ist ein Phänomen, das uns nichts angeht, sondern das sind zum Teil Menschen, oft sehr junge Menschen. Merkel wird jetzt nicht diese vollkommen berechtigte Frage beantworten, sondern es folgt eine 3-minütige Tirade aus Belehrungen und Anschuldigungen an die Deutschen. Sie fängt damit an, dass sie tatsächlich Deutschland eine Teilschuld am islamischen Terror gibt. Zweitens, Angst war noch nie ein guter Ratgeber, also es ist im persönlichen Leben nicht und es ist auch im gesellschaftlichen Leben nicht. Kulturen und Gesellschaften, die von Angst geprägt sind, werden mit Sicherheit die Zukunft nicht meistern. Also die Frau ist besorgt über die Entwicklung und was Merkel dazu erwidert ist, Angst sei kein guter Ratgeber. Das ist alles. Ein nichtssagendes Klischee zu einer realen Bedrohung. Was ist mit der Scharia? Den Drohungen des Islamischen Staates gegen Europa. Der Tatsache, dass jede Woche neuer Terror in Europa entdeckt wird. Soll sie einfach Weg hören? Don't listen to them. Here's more of Angela Merkel. Und drittens, wir haben diese Debatte natürlich auch, dass wir sehr viele Muslime in Deutschland haben. Wir haben die Debatte darüber, ob der Islam zu Deutschland gehört. Wenn man 4 Millionen Muslime hat, finde ich, braucht man nicht darüber zu streiten, ob jetzt die Muslime zu Deutschland gehören und der Islam nicht oder ob der Islam auch zu Deutschland gehört. Da gibt es auch diese Sorgen und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wir haben doch alle Chancen und alle Freiheiten, uns zu unserer Religion, sofern wir sie ausüben und an sie glauben, zu bekennen. Jetzt sagt sie, egal ob Scharia oder Terror, der Islam gehöre jetzt zu Deutschland. Findet euch damit ab. Ihr könnt ja mehr in die Kirche gehen, wenn ihr eure Kultur erhalten wollt. Und wenn ich was vermisse, dann ist das nicht, dass ich irgendjemandem vorwerfe, dass er sich zu seinem muslimischen Glauben bekennt, sondern dann haben wir doch auch den Mut zu sagen, dass wir Christen sind, haben wir doch den Mut zu sagen, dass wir da in einen Dialog eintreten. Haben wir doch dann aber auch bitteschön die Tradition, mal wieder in den Gottesdienst zu gehen oder ein bisschen bibelfest zu sein und vielleicht auch mal ein Bild in der Kirche noch erklären zu können. Und wenn Sie mal Aufsätze in Deutschland schreiben lassen, was Pfingsten bedeutet, da würde ich mal sagen, ist es mit der Kenntnis über das christliche Abendland nicht so weit her. Und sich anschließend zu beklagen, dass Muslime sich im Koran besser auskennen, das finde ich irgendwie komisch. Und vielleicht kann uns diese Debatte auch mal wieder dazu führen, dass wir uns mit unseren eigenen Wurzeln befassen und ein bisschen mehr Kenntnis darüber haben. What? Jetzt fängt sie an, den Deutschen Vorwürfe zu machen. Diese Frau hat schlicht Angst vor Islamisierung, welche Gewalt und den Terror vielerorts bedeutet. Er bedeutet auch Scharia, der Zwang für Frauen Hijabs und Burkas zu tragen und die Gefahr, dass die Trennung von Staat und Religion aufgehoben wird. Dann macht sie sich über die Deutschen lustig, sagt, sie würden sich beklagen, dass Muslime sich besser im Koran auskennen als sie. Wirklich? Beklagen sich Deutsche wirklich deswegen über Islamisierung? Was hat das mit der Frage zu tun? Schließlich folgt der Ratschlag, die Leute sollten dann doch bitte in die Kirche gehen und sich Bilder anschauen. Aber es kommt noch besser. Finde ich diese Debatte sehr defensiv. Gegen terroristische Gefahren muss man sich wappnen. Und ansonsten ist die europäische Geschichte so reich an so dramatischen und gruseligen Auseinandersetzungen, dass wir sehr vorsichtig sein sollten, uns sofort zu beklagen, wenn woanders was Schlimmes passiert. Wir müssen angehen dagegen, wir müssen versuchen, das zu bekämpfen. Aber wir haben nun überhaupt keinen Grund auch zu größerem Hochmut, muss ich sagen. Das sage ich jetzt als deutsche Bundeskanzlerin. Okay, so now we have it. It took 3 minutes for Merkel to get to it, but here it is. For her, this isn't about dealing with the facts on the ground. This isn't about the 100,000 Muslim migrant men she's taken in. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Es geht ihr hier nicht um die Fakten oder die Frage der Frau. Es geht nicht um die Hunderttausende junger Muslime, die sie ungeprüft ins Land gelassen hat. Es geht um die Generalschuld der Deutschen. Egal, ob sie zu Hitlers Zeiten am Leben waren oder nicht. Sie sind von vornherein schuldig. Dies ist keine Politik, dies ist persönliche Therapie. Merkel hat keine Kinder, ebenso wie vor ihr Schröder. Vielleicht spielt dabei der typische Selbsthass Deutscher eine Rolle. Sie hat keine persönliche Zukunft und sie wird auch keine Zukunft für die Deutschen bauen, da es eben nicht ihre Zukunft ist. Sie hasst offensichtlich Deutschland und die Deutschen wegen der Hitlerzeit. Deutschland ist also selber schuld. Warum geht ihr nicht in die Kirche und schaut euch ein paar Bilder an, wenn ihr Probleme habt? Das ist verrückt. Sie hat diese Aussagen auch nicht korrigiert. Deutschland gehört nicht den Deutschen. Deutschland muss entdeutscht werden. Crazy. Now she looks tired in this video, but I don't think she was drunk or delusional. She hasn't corrected these comments later. As far as I know, this is Angela Merkel's worldview. Germany doesn't belong to the Germans. Germany should be de-Germanified. Germans don't deserve Germany. Any foreigner fresh off a train does. Shut up if you disagree. Don't you know that Germany is guilty, guilty, guilty? Look, I disagree. I'm a Jew. I mean, hatred for the Nazis was taught to me from childhood, but I know that Germany today is not Nazi. Merkel hat gerade offiziell Deutschlands Selbstmord angekündigt. Die Tatsache, dass die Medien dieses Video ignorieren, sagt mir, dass die meisten ihr zustimmen.